Kundgabe 3470. Empfangen durch Bertha Dodde am 20.04.1945. Ergebung in Gottes Willen. Alles müsset ihr ertragen in Ergebung in Gottes Willen, was er über euch sendet. Denn es ist eine Prüfungszeit, die euch stählen soll für den Kampf, der entbrennen wird, um des geistigen Willen. So wie ihr aus dieser Prüfung unbeschadet an eurer Seele hervorgehet, werdet ihr auch die kommende Kampfzeit überstehen, wo es überaus nötig ist, dass die Menschen feststehen im Glauben und sie diesen auch vor der Welt vertreten. Jegliche Not hat nur den Zweck, euch stark zu machen gegen die Anfechtungen durch die Welt. Ihr sollt jegliche Furcht verlieren, immer im Glauben an Gott, der euch helfend zur Seite steht, der euch die Kraft gibt, so ihr schwach zu werden droht. Dieser Glaube soll fest werden und unerschütterlich. Ihr sollt in der festen Überzeugung stehen, dass die Welt machtlos ist, so Gott euch in seine Obhut nimmt. Und ihr sollt es im Herzen spüren, dass er euch mit seiner liebevollen Fürsorge bedenkt, so wie ihr ihm nur angehören wollt, so wie ihr ihm dienen wollt und für ihn tätig sein in der letzten Zeit vor dem Ende. Ihr müsset euch vor der Welt für ihn bekennen. Ihr müsset ohne Scheu in seinem Namen reden und seine Liebelehre verkünden. Ihr dürfet euch nicht schrecken lassen von den Drohungen der Welt. Ihr dürfet auch den leiblichen Tod nicht fürchten, sondern ihr müsset unerschrocken die Stimme Gottes weitertragen zu allen, die sie hören wollen. Denn Gott selbst will durch euch reden, und als seine Werkzeuge sollt ihr wirken, um euren Mitmenschen zu helfen und sie hinwegzureißen von dem Abgrund, in dem sie rettungslos verloren wären. Und um diese Aufgabe erfüllen zu können, muss euer Glaube so stark sein, dass alle Bedenken schwinden und ihr nur noch Diener Gottes seid, die keinen Anteil mehr haben an der irdischen Welt. Und darum lässet Gott euch zuvor durch eine harte Schule gehen, denn er weiß es wahrlich am besten, wie und wann euch geistiger Fortschritt gesichert ist. Doch er lässet euch niemals allein, er begleitet euch auf allen Wegen und seine schützende Hand ruht auf euch und führet euch recht. Der Kontakt mit der geistigen Welt wird nimmermehr unterbrochen werden, denn die Lichtwesen lenken euer Denken und sie lassen es nicht zu, dass die Kräfte der Finsternis von euch Besitz nehmen, wenngleich ihr hart bedrängt werdet durch diese. Doch im Schutz Gottes stehend werdet ihr sie zu bannen vermögen und keinen Schaden an eurer Seele davontragen. Und darum banget nicht, und erkennet die Liebe Gottes auch im Leid und in der Not der Zeit. Er lenkt und leitet euch, und seiner Führung könnt ihr euch getrost anvertrauen. Denn er ist euer Vater von Ewigkeit, der seine Kinder innig liebt. Amen.